Raskolnikow erhob sich und setzte sich auf den Divan. Er winkte mit der Hand schwach Rasumichin ab, um dem Strom seiner eifrigen, aber verworrenen Beruhigungen an Mutter und Schwester ein Ende zu machen, nahm beide Hände und blickte eindringlich etwa 2 Minuten lang schweigend bald die eine, bald die andere an. Die Mutter erschrak vor seinem Blick. Aus diesem Blick sprach unter anderem ein bis zur Qual gesteigertes Gefühl, aber gleichzeitig etwas Starres, ja nahezu Irrsinniges. Pulcheria Alexandrowna begann zu weinen. Avdotja Romanowna war bleich, ihre Hand zitterte in der Hand des Bruders. »Geht nach Hause, mit ihm«, sagte er mit stockender Stimme und wies auf Rasumichin. »Bis morgen. Morgen wird alles... Wann seid ihr angekommen?« »Heute Abend, Rodja«, antwortete Pulcheria Alexandrowna. »Der Zug hat sich schrecklich verspätet. Aber, Rodja, ich will dich jetzt um keinen Preis verlassen. Ich übernachte hier bei dir.« »Quält mich nicht«, sagte er mit einer gereizten Bewegung. »Ich werde bei ihm bleiben«, rief Rasumichin. »Ich werde ihn keinen Augenblick verlassen. Der Teufel hole alle meine Gäste, mögen sie außer sich geraten, so viel sie wollen. Mein Onkel kann dort präsidieren.« »Wie soll ich Ihnen danken?« begann Pulcheria Alexandrowna und drückte von neuem Rasumichin die Hand. Aber Raskolnikow unterbrach sie. »Ich kann nicht. Kann nicht«, wiederholte er gereizt. »Quält mich nicht. Genug. Geht jetzt. Ich kann nicht.« »Gehen wir, Mama. Gehen wir wenigstens auf einen Augenblick aus dem Zimmer«, flüsterte die erschrockene Dunja. »Wir martern ihn. Man sieht's doch.« »Soll ich denn gar nicht bei ihm sein? Nach 3-jähriger Trennung?« weinte Pulcheria Alexandrowna. »Wartet«, hielt Raskolnikow sie wieder zurück. »Ihr unterbrecht mich immer und meine Gedanken verwirren sich. Habt ihr Luschin schon gesehen?« »Nein, Rodja, noch nicht. Aber er weiß schon, dass wir angekommen sind. Wir haben gehört, Rodja, dass Pjotr Petrowitsch so gut war und dich heute besucht hat«, fügte Pulcheria Alexandrowna ein wenig schüchtern hinzu. »Ja, er war so gut. Nun ja, ich habe Luschin gesagt, dass ich ihn die Treppe hinunterwerfen werde, und habe ihn zum Teufel gejagt.« »Rodja, was fällt dir ein? Du hast sicher... Du willst doch nicht sagen...« begann Pulcheria Alexandrowna erschrocken, hielt aber vor einem Blick Dunjas inne. Avdotja Romanowna sah den Bruder aufmerksam an und wartete ab, was er weiter sagen würde. Beide waren schon von dem Streit durch Nastassja unterrichtet, soweit diese ihn selber begriffen hatte und mitteilen konnte, und hatten unter der Ungewissheit und Spannung sehr gelitten.